1 live. 4. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend hier zu 1 live 4 mit mir, Klaus 4, geboren um, wie könnte man sagen, um Liebe zu geben, aber ganz sicher nicht, um hier in den kommenden 3 Stunden jetzt Wahlkommentare abzugeben. Deshalb, Ladies and Gentlemen, bevor ich auch noch eine Silbe verliere, aus der werden nämlich im Ruckzuck, im Handumdrehen 20, 30, 100, bevor ich das mache, hier sofort The Phenomenal Handclap Band mit You'll Disappear. We've seen you, we know you, we've been you, we'll show you. 1 Live 4, dieser Track von der The Phenomenal Handclap Band heißt All Disappear, ich hab's eben gesagt. Und erinnert mich ein bisschen auch an meine Teenager-Jahre. Da gab es doch eine Menge Rockbands, die auf den örtlichen Bühnen standen und den Song oft so weit reduzierten, dass der Drummer nach vorne kam mit einem monströsen Hammer und nur auf die hölzernen Bretter der Bühne schlug und die ganze Halle klatschte dazu. Vielleicht nicht so fürchterlich anspruchsvoll, aber von einer gewissen Wirkung. The Phenomenal Handclap Band. Im Oktober gibt es ein hochinteressantes, neusiges Paket. Drei Bands und Acts werden über deutsche Bühnen ziehen, darunter die Los Angeles Band Health. Dazu die Fuck Buttons aus Bristol, die ich hochinteressant finde, mit ihrem schlierigen Streusound, der gleichwohl auch Rhythmen abwirft, die durchaus tanzbar sind. Da muss nicht unbedingt, wie das auch schon mal passiert ist, Andrew Weatherall als Remixer ins Spiel kommen. Wir hören die Fuck Buttons. Ganz kurz nochmal auf die eben angesprochene Tour Health aus Los Angeles, die Fuck Buttons aus Bristol und ebenfalls aus den USA Picture Plane. Dahinter steckt hauptsächlich der 24-jährige Travis Agedy, den wir hier vom Picture Plane Album soeben erschienen Dark Rift gehört haben. Na, also jetzt bitte noch das Datum. Ein Auftritt hier im Sektor, der 17. Oktober im Gebäude 9 in Köln. I don't know where I'm going. Wir sind hier bei 1 Live 4. Ich habe drei Titel einfach mal in einer Linie gespielt. Der letzte stammt aus dem Jahr 1985 vom damaligen Homeboy-Album des Trompeters Don Cherry. Der Vater übrigens der Sängerin Nene Cherry, der damals ein Album gemacht hat, das so neben Afro-Jazz auch leichte New-Wave-Spuren hatte. No Wave, wenn man so will. Ich hoffe und denke, das war im gerade gehörten Titel I Walk zu hören. Und packt den immer mal ganz gerne aus, wenn die Gelegenheit besteht. Und meiner Meinung nach besteht sie anlässlich zum Beispiel des neuen Albums der Lennon-Witwe Yoko Ono, die Plastic Ono Band neu ins Leben gerufen hat. Ein knappes Dutzend Musiker, allesamt aus New York. Ein beträchtlicher Teil darunter japanische Avantgarde-Musiker. So hat sie ihre Band zusammengestellt und ihr neues Album hört auf den Titel Between My Head and the Sky und ist produziert worden von ihrem Sohn Sean Lennon. Yoko Ono haben wir davor gehört. Ich finde dieses Album sehr frisch, sehr nau, sehr zeitgenössisch. Sie ist inzwischen 76 Jahre alt, was ich deshalb erwähne, weil mich diese Zahl selber, wie ich gestehen muss, als ich sie jetzt vor wenigen Tagen mal wieder las, ganz schön erstaunt und verblüfft hat. Yoko Ono. Davor haben wir den Amerikaner Jonah Berchtold gehört. Er firmiert mit einigen anderen, die er wahlweise als Gäste einsetzt, als Yacht und ist eng verknüpft mit dem LCD Sound System. Es gab eine gemeinsame Tour und daraus entstand auch ein Plattenvertrag mit dem New Yorker DFA-Label. Man hört das dem Album an von Yacht, Sea Mystery Lights. Da sind teilweise sehr ausufernde Jam-Sessions, die aber gut editiert sind für dieses Album, das mir ausgesprochen gut gefällt. Wir werden heute natürlich auch Dizzy Rascal hören, jetzt hier zunächst mit einer etwas älteren Aufnahme und dann schauen wir kurz auf die Straße und dann geht's weiter hier. I was asked in New York City, do you like my clothes? I'm talking to my tape recorder, walking down the road. But on Friday night I'm glorified, now my feet don't touch the floor. Where the rubber meets the road, in between my toes. Twice a boy looks at a girl and a girl looks like a pony. She gallops all day long in between my toes, and every night she's purified. She don't do that dance no more. Where the rubber meets the road, in between my toes. I'm skanking on a dice floor. I'm drunk off that Hennessy, I ain't sober. I don't mix with Coca-Cola or soda, but right now I'm on a roller. I take a look over my shoulder and I see this sexy thing. I think it's time to work my way over. So I shuffle on my heels and I bounce on my toes. I'm crazy and she knows. Still it's all good, I suppose. So she didn't complain, she backed it up. So I got behind her and I lapped it up. Then we danced all night, then the sun came up. Then I took her to my yard and I wrapped it up. A member of the Juju Nation down in New Orleans. You don't need an application if you move your feet. Explode if your pocket exposed on the floor. It grows if you soak it. It rolls out the door. Now it's summertime every night. Now her feet don't touch the floor. She don't do that dance no more. In between my kurz nach 10:30. Es ist Autobahn 2 Hannover Richtung Dortmund zwischen Rehren und Bad Eilsen-Ost an einer Baustelle 4 Kilometer Stau. Und die A57 Köln-Krefeld ist zwischen Kreuz Karst und dem Kreuz Neuss-West in beiden Richtungen wegen Bauarbeiten gesperrt bis morgen früh. Es gibt aber Umleitungen, die sind ausgeschildert. 1 Live. 4. Okay, wenn ich gerade von einer älteren Aufnahme von Dizzy Rascal gesprochen habe, dann war das eine arg ganz windschiebe Formulierung, denn tatsächlich haben wir ein Projekt unter der Vorherrschaft, wenn ich das vielleicht mal so sagen kann, von Fatboy Slim gehört, von Beginn des Jahres, The BPA und ihr Album I Think We're Gonna Need a Bigger Boat mit zahlreichen Gästen, zu denen freilich, ich glaube, das war auch zu hören, Dizzy Rascal gehörte, neben zum Beispiel David Byrne, der im gerade gehörten Titel von The BPA auch zu hören war. Es gibt das neue Album von Dizzy Rascal, mit dem ich in wenigen Minuten hier weitermachen möchte. Zunächst aber erlaubt ein Konzert, einen Party-Hinweis, so ist es besser. Am kommenden Freitag, das ist der 2. Oktober, öffnet der Stadtgarten seine Schleusen, sowohl oben im Stadtgarten wie auch unten im Studio 672 für UK Breakbeat-Musik aller Couleur und Schattierungen. Top-Act wird sein DJ Shimon vom Ram Records Label, unterstützt unter anderem von den Gianna Brothers von J-Cut, Cole Sieverts. Im Keller gibt's natürlich auch gute Bässe in Richtung Dubstep. Das Ganze die Playparty im Stadtgarten am 2. Oktober. Und weil ich hier mal Ram Records ins Spiel bringen wollte, jetzt aber in der Schnelle nichts von Shimon zur Hand hatte, spiele ich mal das neue Album von Sub Focus, das allerdings erst in wenigen Tagen auf eben jenem Ram Records Label erscheinen wird. Oh, Money. Yeah, she's a math girl. Right now, what do you be in the hall? Lion! Lion! Lion in the hall! We can't get no more of that. No, no, no, no, no, no, we can't get no more of that. Say, we can't get no more of that. Fucking light in light, no, we can't get no more of that. No, we do not. Kids on the roads die young these days. Walk street with a knife and gun these days. No fun these days. Do dirt, end up on the blunt these days. Whole lot of pain, suffering, and badness. Whole lot of madness. Too many grieving mothers and sadness. Ain't safe in the manor no more. Take one false step and you could get bored. Kids caught up in the hype and the nonsense. Do what they're hearing the songs on the TV. Picking up dust, they're making up fuss for the sake of money because it looks so easy. But they don't understand, they can't comprehend. Because they're too caught up trying to rip the ends for the reputation and pass it on to the next generation. Yeah, I'll get no more of that. No, no, no, no, no, no, we can't get no more of that. No, we can't get no more of that. Bumping like in life, but we can't get no more of that. We're heading into a recession. No backs, no loans, no mortgages. One step away from a depression. Can't even work out the cause of it. But everybody got a full fear. Wanna buy a house, but they just can't afford it. And it's so unfortunate. Money lenders are extortionate. So you gotta move in with your mates and your mom. Ain't got a place of your own, now you're glum. Feeling dumb, it's a crowded house and you can't have fun. Cause when you have sex, they can hear when you come. Gotta pay council tax and the kills. Not to mention the rent and bills. And you hate how it feels. Until you go to to the club and you pop some pills. We can't get no more of that. No, no, no, no, no, no. We can't get no more of that. No, we can't get no more of that. Spirit extortion, their petrol prices. Cost of living is already large. And they hit you with a congestion charge. 8 horse sterling, just to drive into town, I'm hurting. Hole in my pocket and my wallet is burning. But I fork out from the money I'm earning. Stomach is turning. If I don't pay on the day, gotta pay £60 another day. Keeps going up every time I don't pay. Them government where will tow it away. Still can't take the bus or the train. It's a pain in the arse and a strain on the brain. Price of a ticket is just insane. But sooner or later, there's gotta be change. Can't get no more of that. No, no, no, no, no. So much war in the world today. Too many women and kids get blown away. I say, what's the cause of it? Money as usual, poor and the innocent suffer as usual. None of it's useful, just brutal. Can't understand when it can't be true. And the government make it necessary to call the country's obituary. Cause war pays the bills, don't matter how many innocent people kill. Just as long as pockets are properly filled and the profit is made, then they can chill. Just keeping it real, don't wanna blur out proportion. But it looks like straight up extortion. So this is a caution, don't just stand there, do something about it. This is important, this is important, this is important, this is important. Right now, them fool long enough, them now fool me again. Right now, what do you be in the hall? Lion! Lion! Lion in the hall! We can't take no more of that. No, no, no, no, no, no. We can't take no more of that. No, it's a mask, it's a mistake. We can't take no more of that. Bunk the light, didn't lie, no. We can't take no more of that. Thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks. Wir sind hier bei 1 Live 4. Ich habe jetzt hier erstmals etwas aus dem neuen Album von Dizzy Rascal gespielt. Es heißt Tongue in Cheek und ich möchte mich bei dieser Gelegenheit ganz herzlich hier bei einem Typen namens David bedanken, der mir das Album gewissermaßen unmittelbar vor der Sendung in die Hand gedrückt hat. Ich konnte es wirklich nur überfliegen, habe aber immerhin feststellen können, dass eine Menge Live-Musiker mit auf diesem Album sind bei Dizzy Rascal, der stärker als jeder andere, insbesondere uns hier in Deutschland, mit all seinen bisherigen Alben so etwas wie einen Hauch zumindest dessen vermitteln konnte, was Grime ist und was es bedeutet. Fantastischer Zungenschlag bei den paar Nummern, die ich hier habe hören können von Dizzy Rascal. Sehr poppig das Ganze, ohne dass es in Beliebigkeit driftet. Und einmal mehr greift er auf Kräfte zurück, die auf seinem letzten Album auch schon zum Tragen kamen. Shy FX, der große legendäre Drum-and-Bass-Produzent zum Beispiel, hat die gerade gehörte Nummer Can't Take No More produziert. Dizzy Rascal. Davor haben wir Two Fingers gehört mit dem Bad Girl im King Cannibal Remix und Vocals von Sway und Cecile. Ich habe mich da hier jetzt nicht so umfangreich um Dizzy Rascal kümmern können. Ich will das ganz kurz einflechten, weil ich 2 Tage in Hamburg war, auf einem Festival, das ich bisher noch nicht kannte, zumindest nicht aus eigener Anschauung, das Reeperbahn-Festival, das da über mehrere Tage in allen nur denkbaren Clubs entlang der Reeperbahn läuft. Absolut schönes, interessantes Festival mit vielen Bands, vielen unbekannten neuen Acts, aber auch renommierten Leuten wie zum Beispiel Dinosaur Jr. in diesem Jahr. Vielleicht schaffe ich es ja noch irgendwo ein paar Sätze zu diesem Festival zu erzählen. Das ist Wiley. Rip up a rap show. First thing, gotta pick up the strap though. Big boy, something that'll rip out your backbone. Mad batches, I wouldn't wanna be who the mad catches. But let's switch up from the strap antics. My jeans look gully and the hat matches. Fantastic, I don't spend cash, now I grab plastic. And talk about the rap scene, man smashed it. Your CD's whack cause your man gassed it. A mad gash shit, cashed in, walk in the park, mad smash hits. The BT award, man bagged it. Popped up, guns up, bagged that shit. Mad swag shit, crack shit, I can't leave it. Strap magnet, bagged it. Dude work, prem man backed it. Wiley and Holler man, man chat shit. Zip it up when bad man are passing. Life shows, life money, we can half it. I used to wonder why my walls had carpet. Friends made jokes and I couldn't even mask it. Now I'm making money with my old friend Target. Got a lemon suit in my hand, let me spark it. Take a one draw, put it down, then I aim for the target. MCs thought I was past it. Put me by the river and I bet you I could part it. Smart kid, our kid, flyboy apartment. We're doing business and they ain't even starting. Underground car parks where I'm parking. Club nights in the hood is where I started. Somebody said I can't make money. And then my daughter said somebody farted. I'm saying somebody charted. Me, plus somebody's laughing. Me, it's okay in the driveway. Bents in the courtyard, bike in the garden. Beef, beg your pardon. Better step back, I'm from the darkness. When I bought truth, there'll be no clear skies. And I don't fear guys, I'll be swinging in the market. I'll be swinging in the market. A lot of men are half-hearted. A lot of men don't bark it. A lot of men do it, but they didn't start it. Hummers on the back road where I parked it. Grime lands mine, I've already marked it. I'm a king when I roll through anywhere. You are just a king when you roll through Bonnet. Boy, I can't, nah. I'm not a talker. No low slips, no propaganda. No informer, no information. Never say too much in a conversation. When me come through, that's a danger. Big 9 milli one in a chamber. Man, I like tricks, don't bring the Luger. They never see me dark with a big revolver. Sharp like a razor, cool and deadly. Biggin' up me crew inna the penitentiary. Dark like a hoe, they not dark like a me. And they call me represent, say that the SDC. Fly gas, she like it, when me in a corner. Man, I'm gonna drop me see this, man, I push the beamer. True dapper than, man, I real super. And I'm all about the money, man, I real hustler. Just a little heavier. Down where me live in a Manchester. Highest closes inna the city center. My side man, them a living gangster. Black body, black gloves, that's a shadow sniper. Rough rider, see man, a rough rider. Heck nah, I'm cool, they're my true soldier. Bout E3, protected to the T. Rat-a-tat-a-tat from the big OZ. What tight step top, press T, JME. And the boy, you better know, say this a trigger MC. What tight gigs, you know, say that's a family. Road deep, floor down, I'm a Reggie Wiley. All the millions come for ya, man, I come down from her. Say all the flying squad, you know, say man, I'm in bar. Yes, man, I'm spider. Me bread drink cracker. Anytime we come through, we get to. Ice Live 4, das ist der britische Produzent Terror Danger, der in den letzten Jahren wirklich überragende Grime-Tracks produziert hat, jetzt seine Instrumentals, rare Teile bisweilen, veröffentlicht, zurückgehend bis ins Jahr 2003. Gremlins heißt dieses Album, das in diesem Falle hier schon fast mit einer Art von Funky House Track daherkommt. Soll für mich die Gelegenheit sein, hier direkt überzuleiten zu ID und Skins mit dem Titel Issues. Dann haben wir gleich hier die Infos und dann geht's weiter mit 1 Live 4. Bis gleich. We'll be right back. Live. Mit Sebastian Ehl um 23 Uhr. Schwarz-Gelb holt Mehrheit im Bundestag. Platzek bleibt Ministerpräsident in Brandenburg und das Wetter wird in der Nacht klar und kalt. Deutschland wird aller Voraussicht nach von einem neuen Bündnis regiert. CDU, CSU und FDP haben bei der Bundestagswahl eine Mehrheit erreicht. Zwar verloren die Unionsparteien, die FDP konnte dafür stark zulegen und kommt nach den jüngsten Ergebnissen auf etwa 15%, mehr als jemals zuvor. Die SPD dagegen muss eine historische Wahlschlappe hinnehmen. Nur rund 23% der Wähler stimmten für die Sozialdemokraten. Das ist das schlechteste Wahlergebnis der SPD bei Bundestagswahlen aller Zeiten. Mehr Stimmen als bei der letzten Wahl bekamen die Linke und die Grünen. Spitzenpolitiker der Parteien haben sich unmittelbar nach der Wahl zu den Ergebnissen geäußert. SPD-Kanzlerkandidat Steinmeier sprach von einer bitteren Niederlage und will jetzt Oppositionsführer werden. FDP-Chef Westerwelle kündigte an, so schnell wie möglich mit der Union über eine schwarz-gelbe Koalition zu sprechen. Wir wollen jetzt Deutschland mitregieren, weil wir dafür sorgen müssen, dass es ein faires Steuersystem gibt, bessere Bildungschancen und dass die Bürgerrechte endlich wieder respektiert werden. Auch die Linke zeigte sich kämpferisch. Fraktionschef Gysi betonte, dass seine Partei in den vergangenen Jahren immer weiter dazugewonnen hat. Noch vor wenigen Jahren völlig unvorstellbar. Wir haben die ganze Gesellschaft durcheinandergebracht und das wurde auch höchste Zeit. Die Grünen bedauerten nach der Wahl, dass sie eine schwarz-gelbe Mehrheit nicht verhindern konnten. In Schleswig-Holstein und Brandenburg sind heute außerdem neue Landtage gewählt worden. In Schleswig-Holstein bleibt die CDU von Ministerpräsident Carstensen stärkste Partei. Peter Neuhaus berichtet. Es gab deutliche Verluste für die CDU. Für eine Koalition mit dem Wunschpartner FDP könnte es den Hochrechnungen zufolge in Schleswig-Holstein aber trotzdem reichen. Der Vorsprung ist allerdings hauchdünn. Der bisherige Koalitionspartner der CDU, die SPD, hat dramatisch verloren. Besser lief es für die SPD in Brandenburg. Ministerpräsident Platzek kann mit seiner Partei das Ergebnis der letzten Wahl in etwa halten. Ob er mit der CDU weiter regiert, ist noch nicht klar. Platzek hat auch Gespräche mit der Linken angekündigt. Die rechtsextreme DVU wurde aus dem Landtag in Brandenburg rausgewählt. In der ersten Fußball-Bundesliga hat Borussia Mönchengladbach die Negativserie nicht stoppen können. Die Gladbacher haben am Nachmittag in Freiburg mit 0:3 verloren. Es war das vierte Pflichtspiel in Folge, das die Borussia verloren hat. Im zweiten Sonntagsspiel hat Hoffenheim mit 5:1 gegen Hertha BSC Berlin gewonnen. 1 live. Sektorwetter. Die Nacht bleibt sternenklar und trocken, wird aber recht kühl mit 12 bis 8 Grad. Morgen scheint am Anfang erst noch die Sonne, später kommen mehr Wolken dazu. Regnen soll es aber nicht. Temperaturen morgen bei maximal 18 Grad in Unna und Bad Oeynhausen. Düsseldorf kann 19 Grad schaffen. Am Dienstag könnte es ab und zu regnen und es wird noch kühler. Stauschau. Autobahn 2, Hannover Richtung Dortmund, zwischen Lauenau und Rehren an einer Baustelle 2 Kilometer Stau. A45, Hagen Richtung Gießen, zwischen Hagen Süd und Lüdenscheid Nord, Unfall 3 Kilometer. Und die A57, Köln-Krefeld, ist zwischen dem Kreuz Karst und Kreuz Neuss West in beiden Richtungen wegen Bauarbeiten bis morgen früh gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert. Eins live. 4. Okay, ich habe in der letzten Woche hier ein Album vorgestellt von Haito. Haito Göpfrich, das für meine Begriffe sehr fantasievoll, elegant und cool spielt zwischen Elementen, sagen wir ruhig mal aus Disco, House und Techno. Es gibt auch eine aktuelle Auskopplung vom Album. Haito Göpfrich hier mit dem Titel Disconnected, der in einem sehr deepen Remix von Sascha Funke daherkommt. Diese Version möchte ich spielen. Danach gehen wir rüber. Man kann das in diesen Tagen wirklich sehr gut und gar nicht mal so unelegant tun. Möchte ich rübergehen zu einem im Grunde Drum and Bass Album, dem neuen nämlich von Logistics, das aber wie viele, viele andere seiner Art auch etliche Schlenker hat in andere Styles. Wir werden da eine sehr interessante Bass-Konstellation gleich antreffen, wenn ich das vielleicht mal so etwas merkwürdig umschreiben darf. Logistics. Und dann soll das Stichwort heißen 5 Jahre Hyperdub. Da gibt es dann einen exklusiven Titel, auch das kann ich vielleicht schon vorwegnehmen, von Flying Lotus. Thank you. Bye.

hier bei 1 Live 4. Ich habe ein paar Titel in einer Linie gespielt, darunter aber auch etwas kürzere Geschichten. Ich hake hier mal ganz kurz ein. Wir haben einen Titel von mir etwas halbgar als Konstruktion, fürchterlich. Eine Installation, finde ich einen viel schöneren Begriff von Logistics, gehört aus seinem Album Crash Bang Wallop, das den sattsam bekannten Drum & Bass Boden hier in diesem Album wirklich mehrfach auf, wie ich finde, interessante Art und Weise verlässt. Und wenn ich Logistics da mit dem eben gehörten Titel richtig verstanden habe, dann ist das sein, oder gedeutet habe, ist das sein Versuch, auch für sich so ein bisschen im Phänomen Wonky Downbeat anzudocken. Aus dem Bereich habe ich dann ein paar Sachen gespielt und hatte zuvor ja auch erwähnt, dass das Hyperdub-Label aus London 5 Jahre alt wird. Dieses Label war im Grunde schon seit jeher so etwas wie, ich habe es bei anderer Gelegenheit schon mal gesagt, so etwas wie ein Stachel im Fleisch der Dubstep-Musik. Vielleicht schmerzhaft, aber auf jeden Fall immer sehr kreativ, denn schon frühzeitig hat sich insbesondere der Kopf des Labels, Code 9, ein Schotte namens Dave Kennedy, interessiert für eine Musik, die insbesondere von einem Typen aus Amerika bekannt, ich will jetzt nicht sagen berühmt gemacht worden ist. Eine Musik, die fast schon surreale Züge aufweist, die mit dem Genrebegriff Hip-Hop eigentlich kaum noch zu umschreiben ist. Die Rede ist von Flying Lotus, und so nimmt es kein Wunder, dass eben auch jener, nämlich Flying Lotus, anlässlich des 5-jährigen Bestehens von Hyperdub einen exklusiven Track abliefert, den ich eben gespielt habe, Disco Balls nämlich. Da mischen sich Ambient mit zweifellos an Hip-Hop erinnernden Beats, aber auch viele verschrobene Rhythmen, und nicht selten klettert dieses Genre sogar in Gebiete der Klassik hinein oder sogar des monumental-orchestralen, wilden Jazz, Free Jazz möchte ich hier nicht sagen, des John McLaughlin zusammen mit seinem Mahavishnu Orchester. An den musste ich zum Beispiel denken nach dem Titel von Flying Lotus, den ich gespielt habe. Da brachte ich Hudson Mohawk aus Glasgow ins Spiel mit dem Opener seines Albums Butter, das im kommenden Monat Oktober, der ja jetzt in den nächsten Tagen anbricht, erscheinen wird. Und nach Hudson Mohawk habe ich etwas, das liegt im Grunde in diesen Wochen auf der Hand, aus dem Wild Angels Album gespielt, von der britischen DJ Mary Ann Hobbs zusammengestellt. Dieses Album, diese Compilation ist wirklich großartig, absolut empfehlenswert. Sie bündelt auf geniale Art und Weise einen Sound, den ich hier jetzt schon seit geraumer Zeit immer versuche mit unter anderem dem Stichwort Wonky zu umschreiben. Mary Ann Hobbs hat sich so ein bisschen wegbewegt von Dubstep-Tracks, die auf ihrem letzten Sampler noch im Übermaß zu hören war, Wild Angels. Und dann, es ist im Grunde eine Hymne, der Titel Fuse, soeben verklungen erneut vom Hudson Mohawk Album Butter. So, und jetzt möchte ich hier weitermachen mit einem Titel, den ich zufällig letztens entdeckt habe. Ich verlasse das Genre noch nicht. Für mich ist das ein richtiger Hit. Es wird natürlich nach den gängigen Maßstäben keiner werden. Der Produzent kommt aus Paris, er heißt Debrue. Ich habe schon mal eine EP von ihm gespielt, auf der sich auch so mit afrikanischer Perkussion wild unterlegte funky House-Rhythmen befanden. Sehr vielseitig der Mann. Was er hier auf seiner aktuellen EP Let's Post Funk heißt sie abliefert, finde ich echt erstaunlich. Er hat ein paar Rapper dabei, Omaz Keith von Sarah Collective Partners, 215, TFK und Stray heißen andere, egal. Soul's Sweat ist der Titel aus dieser Let's Post Funk EP, der hat es mir dermaßen angetan. Und wenn wir ihn im Rezo Remix hören, was wir jetzt tun werden, dann ist das für mich ein absoluter, im Grunde Dubstep-Hit. Hier ist Debrue, und dann wechseln wir an ein ganz klein wenig das Genre, wenn der Titel gleich verklungen sein wird. Debrue. Load off, chill on the norm. First block, get peace warm. 6 minutes, one section, one. Hard all day and day. Feverish like marmalade. Still fresh to death. What can I say? The kids got game, but we don't play. Do you wanna dance with me? This is who I gotta be. Precious kids will make you see. No going down. So king with it, I should wear a crown. And a cape like James Brown. Party like lip sync and fuck the town. In sweat pool, I wanna drown. Miss lifeguard, I don't need no rap. Leader with a pack, that's my demeanor. I'm a Martin shit like damn, Gina. Why you wanna do the kid like that? How you get no jeans with a ass so fat? That's the questions I like to know. If you like that too, then we can go. Backstage after the show. You blushing, I never seen cheeks glow. You never seen a sheet wearing wolf's clothes. Vortex, YV like Rico. 2, 1, 10 to 5. Freshest kids, we keep alive. Talk that talk, but we got that stride. Electric feel me, the girls on side. End of my dreams and end of my ride. Stormy night, I'm in quiet ride. Looking for the truth, then you're right beside it. Made the right move with your mind side. Do you wanna dance with me? This is who I gotta be. Precious kids will make you see. We'll be right back. strange. Sometimes I feel I almost do. And then I'm back behind the glass again. Oh God, what keeps you out? It keeps me. Your mama's in your face. Wir sind hier bei 1 Live 4. Ich nenne nur vielleicht mal die Namen, damit wir hier nicht durcheinander kommen. Ich habe eben die Monsters of Folk gespielt, zu denen ich gleich noch erläuternd was sage. Dann Hope Sandoval und hier im Hintergrund Lucine. ganz kurz, als 1 Live 4. In einer Reihe gespielt, zunächst die Monsters of Folk, das war der Track, der nach dem Franzosen Debüt kam. Dear God ist ein Titel von Jim James, Gunner Oberst, M. Ward und Mike Mogis, den Monsters of Folk eben, der in bester Machart oder Tradition von Curtis Mayfield, Marvin Gaye daherkommt. Dann habe ich gespielt Hope Sandoval, die Messi-Star-Sängerin, bei der man sich wünscht, dass ihre Songs zumindest eine halbe Ewigkeit wären mögen, auf dem neuen Album von Hope Sandoval and the Warm Inventions. Dieser Bandzusatz meint in erster Linie den Original-Schlagzeuger von My Bloody Valentine, mit dem sie schon länger zusammenarbeitet, Combe O'Shisok, so spreche ich ihn mal aus. Through the Devil Softly ist das Album von Hope Sandoval, die in Kürze ja auch auf dem neuen Massive Attack Machwerk zu hören sein wird. Gerade verklungen die Berlinerin Miss Yeti, die ihren trockenen, funky Rhythmen sehr wunderschöne, irrlichternde Sounds beimischt, wie wir das hier eben gehört haben. Album Zuckerbrot und Peitsche. Und vor Miss Yeti habe ich gespielt, ich glaube, er kommt aus den USA, bin mir aber nicht ganz sicher, Jeff McIlwain, nennt sich Lucene und kommt auch mit sehr schönen, verschleierten Tracks daher, so ein bisschen Shoegazing-Machart, aber auch guten Pop-Hooks hier und da. A Certain Distance heißt sein Elektronik-Pop-Album, wenn ich das vielleicht mal so in aller Kürze umschreiben kann. Lucene ist der entscheidende Artist hier. Lucene ist nämlich Jeff McIlwain. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Hier kommt Jack Sparrow mit einer neuen 12er, The Fullest. Jack Sparrow, bis gleich. Ich möchte hier zunächst weitermachen mit einem Titel, der einmal mehr so die alte Glanz und Glorie von Two-Step einarbeitet. Indigo mit einer Nummer neuen Nummer. Bleiben wir in der richtigen Reihenfolge. Fading, hier ist Indigo.

1Live 4 aus dem Osten Deutschlands kommt das Duo Schäufler und Zowski, das wir hier mit dem schönen hausigen Titel Everyday hören. Davor habe ich mir erlaubt, einen weiteren mit kräftigen, sehr tiefen, souligen Vocals versehenden, aus dem Fundus von Two-Step stammenden Titel zu spielen. Ich glaube, der lief hier sogar schon mal, von Pangea, Memories. Ich möchte hier weitermachen mit Dark Knight und dem Daydreamer und komme dann zu einem, wie ich finde, ganz interessanten Titel des britischen Produzenten Clue Kid, dem Original Tear Out. We'll be right back. do it at my leisure. I do it at my leisure. I make it look easy. I do it at my leisure. The brothers can't see me. I do it at my leisure. I couldn't give a toss, man. I do it at my leisure. Cause I'm my own boss, man. Everybody's chatting, I don't see nobody backing. I just see a lot of acting and I see a lot of slacking. Personally, I think the streets are lacking decency and tact. Cause there's no unity, your honor amongst these, and that's a fact. Now everybody's hopping over crack and hopping over gas. I see an attackers and the tap, but now they call it black on black. I know the kids are basing life on everything they hear and rap. And there's conspiracy, there is a trap, but really it's just crap and propaganda. Nothing more to please, never mind the bollocks. Forget about hoes and trollops and the pimps that give a wallop. Even though it's controversial when there's nothing sweet about it. And this time it's so commercial, there ain't nothing street about it. Don't forget about it, get up off your high hoes. Live a little, give a little. If not, give my balls a tickle. Cause it's only entertainment and I do it for the pleasure. Of course I do it for the payment, but I do it at my leisure. I do it at my leisure. I make it look easy. I do it at my leisure. The brothers can't see me. I do it at my leisure. I couldn't give a toss, man. I do it at my leisure. Cause I'm my own boss, man. The brothers always saying keep it real, keep it real. Running around the streets and running their mouth a lot, they need to chill. Acting like they need to kill to get a meal, to get a bill. Yeah, rich or die trying, that's the way they claim to feel. But they didn't die rich, now they start crying. Laying in the bottom bunk, dreaming of the world outside. They're surrounded by the hardheads, lunatics and idiots. Acting like they meant to go to jail, it was deliberate. Same old story when they get released. When they was in jail, there was a beast. North, south, west, east, man. Knew they was the dime, fuck the police, man. Live to all snitches, where's the cash? Pass the weed, man. Same brothers telling me I need to keep it G, man. Say I turn soft and sold out, what I be, man? Got the cheat to question what I do, but whatever. I make the people bounce and I do it at my leisure. I do it at my leisure. I make it look easy. I do it at my leisure. The brothers can't see me. I do it at my leisure. I couldn't give a toss, man. I do it at my leisure. Cause I'm my own boss, man. Don't need no rubber dog. Don't need no Western club. Cheap scrub. Tryna holler at me, acting like it's love. Fake fun. Say they claiming blood. Say they claiming crypto. Ratchet on their hip. Loads of bullshit coming at their lips. This creeping girl surrounded, acting like they're down with it. When it goes down, they know it to be fine. Cause they ain't down for shit. I see the party show up and I see the crowd spit. So the corporates unashamed to claim it like they're proud of it. So the bodies laying on the floor, lies stolen from their eyes. Everybody acting like it's no surprise. Tomorrow's another day, they move on and just socialize. Cause you know they're saying fucks don't ever die, they multiply. I try and keep it localized, but I'm international. There's nothing in the ghetto, I ain't seen us, this is natural. When you're finished trying to rip your ends, we'll fly together. Until that day I'm easy block, I'll do it on my leisure. I do it at my leisure. I make it look easy. I do it at my leisure. The brothers can't see me. I do it at my leisure. I couldn't give a toss, man. I do it at my leisure. Cause I'm my own boss, man. Wir sind hier bei 1Live 4. Ich habe gerade einen zweiten Titel gespielt aus dem neuen Album von Dizzy Rascal. Das heißt Tongue in Cheek, ist am Freitag offiziell in die Läden gekommen, wie man so schön sagt. Leisure ist der Track, den ich hier gespielt habe. Unmittelbar vor der Sendung hat mir jemand dankenswerterweise dieses Album in die Hand gedrückt. Mein Eindruck darüber ist absolut flüchtiger Natur. Ich gebe zu, mehr als ein flüchtiges Durchsippen vor der Sendung war da nicht drin. Trotzdem will ich nicht verhehlen, dass ich mich auf Anhieb sehr, sehr wohl und vertraut mit diesem Album gefühlt habe, das ich natürlich über die Woche mir noch genauer anhören möchte. Dizzy Rascal. Davor haben wir den Klug-Hit gehört, den ich nun schon seit einigen Jahren in den wirklich unterschiedlichsten Zusammenhängen spiele. Die Basis seiner Tracks ist ganz sicher das Genre Dubstep, aber Klug-Hit kommt mal als jemand daher, der sehr fein und raffiniert geschnittene Reggae-Stepper anbietet, der ravige Tunes ebenso beherrscht wie, sagen wir einfach mal, abstraktere Dubstep-Drifter oder aber einen Trip, wie wir ihn eben gehört haben, der schnurstracks in die Welt der ganz, ganz frühen Jungle-Musik führt, von heute aus gesehen. Und wie er das gemacht hat im Titel Original Tear Out, das finde ich wirklich überragend. Das Vinyl ist soeben erschienen, Klug-Hit mit dem Original Tear Out eben gehört. Dieses Reeperbahn-Festival in Hamburg, ich hatte es erwähnt, es lief jetzt am Wochenende über mehrere Tage mit zahlreichen Bands prominenter und weniger prominenter Natur. Ein Indie-Festival, das sich in zahlreichen Clubs entlang der Reeperbahn, wenn man so will, oder im Dunstkreis der Reeperbahn abspielt. Wunderschönes Festival, soweit meine Eindrücke das wiedergeben können, die ich habe gewinnen können innerhalb von 2 Tagen. Ich habe längst nicht alles geschafft, was ich schaffen wollte. Dafür ist Hamburg auch in anderer Hinsicht, bitte nicht falsch verstehen, zu anstrengend. Aber als damals die ganzen großen Plattenfirmen von Hamburg nach Berlin gegangen sind, da hieß es, da ist überhaupt nichts mehr los in Hamburg. Stimmt natürlich überhaupt nicht. Man glaubt ja gar nicht, wer da alles anlässlich eines solchen Festivals aus den Löchern kommt. Also ich habe wirklich jede Menge Leute getroffen und muss sogar gestehen, dass ich statt einen Mann zu sehen, den ich unbedingt sehen wollte, nämlich den Amerikaner Dan Deacon, dann da so in die Bedrulle geraten bin, dass ich mich am Ende nicht bei Dan Deacon wiederfand, sondern auf der Bühne einer Karaoke-Bar. Zum ersten Mal in meinem Leben, wie ich gestehen muss und wie ich da aus vollem Munde dann Wonderwall von Oasis geschmettert habe, allerdings nicht alleine, zusammen mit einem Belgier und einem Schotten. Unglaublich. Ich darf gar nicht daran denken. Aber ich will hier nicht über meinen Karaoke-Auftritt berichten, sondern schon über eine Band, die ich gesehen habe, die mir sehr imponiert hat. Sie kommt aus San Francisco, spielt so einen leicht hippies geratenen, man könnte aber auch so ein bisschen die Jesus and Mary Chain assoziieren. Die Gruppe heißt Girls. Im November erscheint das erste Album von ihnen, zumindest soweit mir das geläufig ist hier in Deutschland. Vorab ist es mir gelungen, zumindest mal hier eine 2-Track-Single zu besorgen von der San Francisco-Band Girls, die ich gerne spielen möchte. Die Gruppe spielte im Molotow. Hier ist der Titel Lust for Life, der nichts mit dem gleichnamigen Iggy Pop-Titel zu tun hat. Girls. You. And I was 1Live4, ich habe ein schlechtes Zeitgefühl heute Nacht, aber ich glaube, Anfang des Jahres etwa erschien ein wirklich bezauberndes, melodieverliebtes Album der New Yorker Band The Pains of Being Pure at Heart. Aus diesem Album gab es inzwischen auch die ein oder andere Auskopplung, die einmal mehr zeigte, wie sehr und wie im Vollrausch und verliebt die Band in die 80er Jahre, insbesondere britischer Popmusik, driftet. Da gab es doch eine ganze Reihe von Referenzen in Richtung Morrissey, The Smith oder auch New Order, die man nennen konnte, ohne rot werden zu müssen. Jetzt ist eine neue Single erschienen, Higher Than The Stars, in wirklich entzückenden Remixen. Ich habe zum Beispiel mal den, und kein Wunder, dass es sich auch hier bei den Remixern um einen britischen Act handelt, von Saint Etienne gespielt. The Pains of Being Pure at Heart, Higher Than The Stars, im Saint Etienne Remix. Eine andere Band aus New York, aus Brooklyn, die ich hier in den nächsten Monaten immer mal wieder spielen möchte. Ihr Album datiert auch schon von Anfang dieses Jahres, Ende letzten Jahres, kann es nicht genau datieren. Ich mag diese Band sehr, wo ich eben auch die Jesus and Mary Chain mal einfach so als losen Referenzpunkt genannt habe. Dürfen wir hier die Crystal Stills auch ruhig mal spielen, wenngleich man muss da immer vorsichtig sein. Der Titel, der jetzt kommt, Sugar Baby, auch so ein bisschen an Suicide, Alan Vega und so, erinnert die Crystal Stills. Yeah. Relevanz. Zum Schluss der heutigen Ausgabe von 1 Live 4 noch der Hinweis, wir haben eben die X-Berg Dirty Six Crew aus Berlin-Kreuzberg dabei erwischt, dass sie aus dem Tanz, den Mussolini gewissermaßen Tanz, den Vovi gemacht hat, das Ganze aus ihrem Album Die Reime der Anderen. Diese Band datiert aus den 90er Jahren. Shibo Matto, ihr damaliger Kopf Yuka Honda, taucht ganz überraschend auf dem neuen Album von Yoko Ono auf, das ich zu Beginn der heutigen Show gespielt habe. Ich möchte mich bei dir und euch bedanken für deine, eure Aufmerksamkeit. Alles Liebe, alles Gute für die anstehende Woche. Ich würde mich freuen, wenn wir uns am nächsten Sonntag wiederhören könnten. Mein Name ist Klaus Vier. Ich beeile mich, um hier nicht groß in die Gesangsübungen des amerikanischen Duos Fantogram reinzuplatzen. Eyelid Movies ist das Album, das jetzt erscheint. Ende Oktober die Tour, die von zahlreichen Medien, darunter der Spex, präsentiert wird. Fantogram, Eyelid Movies. Alles Liebe, alles Gute, ciao.